herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mache ich mal wieder ein einfaches und vor allen Dingen auch günstiges Gericht für euch. Das war ja ein häufiger Wunsch, wenn ich mal so ins Internet hineinfrage, was ihr denn so für Wünsche habt und für Interessensgebiete, war in der Vergangenheit immer unter den Top-Antworten. Top-Antworten. Wir haben 100 Leute gefragt. Nein, war immer der Wunsch, mal schnelle und einfache Gerichte zu machen, die man vielleicht auch unter der Woche mal machen kann. Und darum habe ich jetzt ein Rezept ausgewählt, das ich auch schon ausprobiert habe und für gut befunden, dass so einfach ist, dass es, dass man die Zutaten mit einer Hand locker abzählen kann und dass man, vor allen Dingen muss man da halt nicht viel Geld investieren oder exotische Zutaten irgendwo besorgen oder bestellen. Das sind Sachen, die man alle vorrätig haben kann. Und daher mache ich heute eine Tortilla Española de Patata. Und Patata könnt ihr euch vielleicht schon herleiten, Kartoffel. Das Wort Tortilla ist ja nun sehr vielseitig, wird im südamerikanischen Raum auch verwendet, logischerweise, da ist ja sozusagen auch eine Verbindung zum Spanischen. Da findet man häufig dann auch Tortillas aus Mais oder aus Weizen, sind in dem Sinne dann meistens Fladen. Und ja, die Tortilla Española, also die spanische Tortilla aus Kartoffeln, wenn man es mal übersetzen möchte, also mit meinen nicht vorhandenen Spanischkenntnissen leite ich mir das so zumindest her. Ist halt ein schönes Rezept, das auch wieder viel Spielraum